Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom an bis zu dem Lande der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie brachten Geschenke dar und waren Salomo all sein Leben lang untertan. Es belief sich aber der Speisebedarf Salomos täglich auf 30 Kor Feinmehl und 60 Kor gewöhnliches Mehl, 10 gemästete Rinder, 20 von der Weide geholte Rinder und 100 Schafe, umgerechnet die Hirsche, Gazellen und Dammhirsche und das gemästete Geflügel. Denn er hatte Gewalt über alles Land jenseits des Stromes, von Tifsa bis nach Gaza, über alle Könige jenseits des Stromes, und hatte Frieden auf allen Seiten ringsum, dass Juda und Israel sicher wohnten, ein jeglicher unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beerseba, solange Salomo lebte. Und Salomo hatte 40.000 Gespanne Rosse für seine Wagen und 12.000 Reitpferde. Und jene Vögte versorgten den König Salomo und alle, die zum Tische des Königs Salomo Zutritt hatten, jeder einen Monat lang, sie ließen es an nichts fehlen. Auch die Gerste und das Stroh für die Rosse und die Rennpferde brachten sie jedes Mal an den Ort, wo er sich gerade aufhielt, ein jeder nach seiner Ordnung. Und Gott verlieh Salomo sehr viel Weisheit und Einsicht und Reichtum des Geistes gleich dem Sande, der am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war, als die Weisheit aller, die gegen morgen wohnen, und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Isen, der Esrahiter, und Heman und Schalkol und Dada, die Söhne Mahols, und war berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er redete 3000 Sprüche, und seine Lieder waren 1005. Und er redete über die Bäume, von der Zeder auf dem Libanon an bis zum Ysop, der aus der Mauer hervorwächst. Auch redete er über die vierfüßigen Tiere und die Vögel, über das Gewürm und die Fische. Und es kamen Leute aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte seine Diener zu Salomo, denn er hatte gehört, dass man ihn an seines Vaters Statt zum Könige gesalbt hatte. Hiram war nämlich allezeit ein vertrauter Freund Davids gewesen. Und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen, du weißt selbst, dass mein Vater David nicht imstande war, dem Namen Jahwes, seines Gottes, ein Haus zu bauen, um des Kriegs willen, mit dem sie ihm rings zu schaffen machten, bis Jahwe sie ihm unter seine Fußsohlen legte. Nun aber hat mir Jahwe, mein Gott, ringsum Ruhe gegeben, dass kein Widersacher oder Missgeschick mehr vorhanden ist. So gedenke ich denn, dem Namen Jahwes, meines Gottes, ein Haus zu bauen, wie Jahwe zu meinem Vater David geredet hat, da er sprach, dein Sohn, den ich statt deiner auf deinen Thron setzen werde, der soll meinem Namen das Haus bauen. Darum befiehl nun, dass man mir Zedern auf dem Libanon haue, und meine Knechte mögen sich deinen Knechten beigesellen, den Lohn für deine Knechte aber will ich dir geben, ganz wie du bestimmst. Denn du weißt selbst, dass unter uns niemand ist, der Bauholz zuhauen verstände, wie die Sidonier. Als aber Hiram die Botschaft Salomos vernahm, freute er sich hoch und sprach, gepriesen sei Jahwe heute, der David einen weisen Sohn gegeben hat zum Herrscher über dieses große Volk. Und Hiram sandte Boten an Salomo und ließ ihm sagen, ich habe gehört, was du mir entboten hast. Ich für meinen Teil will alles beschaffen, was du an Zedern und Zypressenstämmen begehrst. Meine Knechte sollen sie vom Libanon hinabbringen ans Meer, und ich will sie auf dem Meer in Flöße liegen lassen und bis an den Ort bringen, den du mir sagen lassen wirst, dort will ich sie dann auseinandernehmen, damit du sie holen lassest. Du aber sollst nun auch mein Begehren erfüllen und mir Speise liefern für meinen Hof. Also lieferte Hiram dem Salomo Zedern und Zypressenstämme, so viel er begehrte. Salomo aber lieferte dem Hiram 20.000 Kor Weizen als Speise für seinen Hof und 20.000 Berföls aus zerstoßenen Oliven. So viel lieferte Salomo dem Hiram Jahr für Jahr. Und Jahwe hatte dem Salomo Weisheit verliehen, wie er ihm verhießen hatte. Und es war gutes Einvernehmen zwischen Hiram und Salomo, und sie schlossen einen Vertrag miteinander. Und der König Salomo hob von ganz Israel Fronarbeiter aus, und es beliefen sich die Fronarbeiter auf 30.000 Mann. Und er sandte sie abwechselnd auf den Libanon, jeden Monat 10.000, dass sie einen Monat auf dem Libanon waren und 2 Monate daheim. Und Adoniram war über die Fron gesetzt. Und Salomo hatte 70.000 Lastträger und 8000 Steinhauer im Gebirge, umgerechnet die obersten Beamten der Vögte Salomos, die über das Werk gesetzt waren, nämlich 3.300, welche über die Leute, die bei dem Werke beschäftigt waren, die Aufsicht führten, Und der König gab Befehl, dass sie große Steine ausbrechen, kostbare Steine, um den Grund des Hauses mit Quadersteinen zu legen. Und die Bauleute Salomos und Hirams behieben sie und machten Fugenränder daran und richteten die Stämme und die Steine zum Bau des Tempels her.